Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori protestieren die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen in Busan hart gegen die Machenschaften der US-Truppen in Südkorea für die Entfesselung eines Biochemiekrieges. Rund 70 Organisationen einschließlich der Direktion von Busan des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni gründeten am 2. Juni das Vorbereitungskomitee des Maßnahmenausschusses der Busaner Bürger gegen die Errichtung eines Labors für Biochemiewaffen in Busan. Vor dem den US-Truppen extra zur Verfügung gestellten Kai Nummer 8 im Hafen von Busan gab es eine Gründungsfeier. Die Redner bemerkten, dass sie eine große Kundgebung der Busaner Bürger gegen den Bau des Labors der US-Truppen für Biochemiewaffen veranstalten und gleichzeitig landesweit die Demonstrationen unternehmen werden.